Sag den Satz exakt so, wie ich es tue. Ganz genau so. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Doch, so manchmal ist es ganz einfach im Kino. Wenn die Schauspieler uns an die Nase packen, nicht loslassen und durch den Film ziehen. Und uns gar nicht merken lassen, dass die Story bei Lichte besehen doch sehr, sehr bekannt ist. Nun ja, darum geht es ja wohl auch im Kino. Platz 5. Hail Caesar von Joel und Ethan Coen. Jetzt hör mal gut zu, Freundchen. Nick's Gang und dieses Studio waren immer gut zu dir und den Kollegen. Bert, geh da raus und sei ein Star. Josh Brolin bringt seinen aus dem Ruder gelaufenen Star, George Clooney, wieder zur Raison. Ab jüngst als zwielichtiger CIA-Agent in Sicario, als durchgeknallter Bulle in der Thomas Pynchon-Verfilmung Inherent Vice oder jetzt in Hail Caesar als Krisenmanager eines Hollywood-Studios in den 1950er Jahren, Josh Brolin hat diese Präsenz auf der Leinwand, die den Kinogänger ansaugt. Übrigens inzwischen nicht mehr allein Merkmal von US-Schauspielern. Nehmen wir die Franzosen. Bist du denn kein Idiot? Frage hier auf Platz 4 von Emmanuel Bercot an Vincent Cassel in My Wens Film Mein Ein, Mein Alles. Du hast jetzt aber echt lange gezögert. Weil ich kein einfacher Idiot bin. Ich bin der König der Idioten. Beginn einer Liebe, die bald in den Abgrund schlittert. Die Anwältin und der Restaurantbesitzer. Gegensätze und so weiter. Natürlich haben wir das Gefühl, die Geschichte von Mein Ein, Mein Alles schon 100 Male gesehen zu haben, aber das Besondere an My Wens Film liegt darin, dass die Wucht des Spiels beider Hauptdarsteller, Emmanuel Bercot und Vincent Cassel, jedes Klischee implodieren lässt. Und auf einmal, voilà, haben wir alles Vorhergesehene vergessen. Platz 3. Raum von Lenny Abrahamson. Besonders schön wird es im Kino, wie im Film Raum, wenn wir staunend zuschauen, wie das vorgeblich Spektakuläre, der große Effekt der Story, der Schock ihrer Erzählung, zurücktritt hinter der Geschichte, die auf einmal etwas ganz anderes fähig ist zu zeigen. Eine Frau, entführt, von ihrem Entführer geschwängert, wir begegnen ihr und ihrem Sohn in dem Verlies kurz nach dessen 5. Geburtstag. Grandios wird dieser Film, wenn unsere Erwartung an einen Horrorfilm sich verflüchtigt und die für ihre Rolle mit dem Oscar prämierte Brie Larson und ihr Filmsohn Jacob Tremblay aus Raum eine Geschichte über Weltwahrnehmung und die Liebe zwischen einer Mutter, ihrem Sohn und dessen Großmutter Joan Allen werden lassen. Große, sehr große Wucht, die es uns ermöglicht, und welche Aufgabe hätte das Kino ansonsten im besten Sinn, es uns ermöglicht, in Räume einzutreten, von denen wir nie für möglich gehalten hätten, dass wir in sie eintreten wollen oder können. Hey, hör zu. Platz 2. Eddie the Eagle von Dexter Fletcher. Du hast mehr Leidenschaft, mehr Herz und Enthusiasmus als irgendein anderer Springer da draußen. Willst du jetzt aufgeben? Bei den Olympischen Spielen? Nein, das wird Eddie nicht. Einer, der sein Leben lang davon träumte, den Sieg und den Ruhm zu erringen auf der Sprungschanze, aber weder athletisch ist, sondern vor allem pummelig und kurzsichtig. Und trotzdem natürlich seinen Traum verwirklicht hier im Film. Gut, Taron Egerton, bekannt als Jungagent aus Kingsman, The Secret Service, und Hugh Jackson, der hier den Trainer mit Alkoholproblemen gibt, sind ziemlich unterfordert als Schauspieler, aber sie liefern solides Handwerk für diese Sportkomödie. Das halt ist eben auch Kinoalltag. Platz 1. Birnenkuchen mit Lavendel von Erik Besnard. Dein Vater hätte nicht gewollt, dass wir aufgeben. Hör auf, Mama. Er ist tot. Wenn wir hier bleiben, dann nicht seinetwegen, sondern deinetwegen. Seit wann bist du denn so erwachsen? Fragt die Mutter, die dabei ist, das Geschäft aus Birnen und Honig, das ihr verstorbener Mann ihr hinterlassen hat, zu verlieren. Bis Louise, gespielt mit einer ziemlich betörenden Sinnlichkeit von der Belgierin Virginie Efra, in dieser sonnendurchfluteten Provence-Aura Pierre mit dem Auto anfährt. Pierre hat ein Asperger-Syndrom. Und werden die beiden sich kriegen? Um mich hier mal zu wiederholen, kommt uns die Story bei Lichte besehen doch sehr, sehr bekannt vor. Aber die Spieler, die Schauspieler, lassen es uns vergessen.